Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Also, ich hatte soweit einen ganz guten Tag. Ich habe viel weggearbeitet heute. Es war wirklich viel zu tun. Ich habe mit Kimber schon zwei Runden gedreht und jetzt werde ich gleich nach dem Video ins Gym fahren und Rücken trainieren am Freitag. Und ich hoffe, wenn ich jetzt im Gym bin, also wenn ihr das Video seht, wieder so 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr, dann werde ich zeitgleich hoffentlich schon im Gym sein und dann hoffe ich, dass da heute nicht so viel los ist auf dem Freitag, weil die meisten Leute haben ja freitags andere Dinge im Sinn, als um die Zeit dann noch zu trainieren und ich hoffe auf ein leeres, entspanntes Gym. Ja, wir werden sehen. Mal schauen, wie die Nummer aufgeht, aber es soll mich vom Training nicht abhalten. Also ich habe Bock, ich bin motiviert, ich habe gut gegessen, also Vollgas. Schmerzen habe ich übrigens auch nicht mehr im Rücken, also das ist wirklich eine gute Sache. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, Frauen laufen alle unter dem gleichen Betriebssystem. Also egal auch in welchem Alter sie ist, egal in welchem, ob sie eure Mutter ist, Schwester ist, Freundin der Freundin ist, Arbeitskollegin ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und alles, was sie interessiert, ist quasi ihr eigenes Narrativ und ihr eigenes Kollektiv. Das bedeutet, ich fange mal an mit, ich habe mir drei Punkte zurechtgelegt, mit die ich mal ausführen möchte. Das ist einmal dieser Mythos, den die Frauen verbreiten, die richtige. Das ist bei mir beispielsweise jetzt ganz extrem, weil wie ihr ja wisst, ich habe fast 20 Jahre meines Lebens in Beziehung verbracht. Ich habe eine 7-jährige Beziehung hinter mir, eine 8-jährige Beziehung hinter mir, das sind zusammen 15 Jahre Beziehung und dann noch eine gut 4-jährige Jugendbeziehung. Da war ich so 15, die lief so ungefähr, bis ich knapp 19 war, also genau genommen 19 Jahre, also sage ich fast 20 Jahre mit diesem ganzen Vor- und Nachgeplänkel. Also es fühlt sich an wie eine Ewigkeit in Beziehung. Ich habe viel dadurch gelernt. Ich habe viel Ungenuss dadurch gelöffelt, muss ich sagen. Ich habe aber auch wahnsinnig viel gelernt und weiß jetzt quasi, dass ich jetzt in meiner, ich sag mal, zweiten Lebenshälfte oder Lebensmitte oder wie auch immer man das nennen will, damit abgeschlossen habe. Also man kann das, was man gesehen hat, nicht mehr ungesehen machen und man kann die Wirkung der roten Pille auch nicht mehr neutralisieren. Das ist nicht mehr möglich. Also das, was man erfahren hat, das, was man gesehen hat, das weiß man jetzt und dadurch führt auch kein Weg mehr zurück. So, nichtsdestotrotz habe ich ja noch viele Frauen einfach, die überall um mich rum sind, aus all den Jahren, Nachbarin, Mieterin, Freundin, wenn man das so nennen kann, Bekannte und so weiter, überall Frauen, Mütter, Schwestern, Damen, bei denen ich Garagen miete, wo ich meine Autos reinstelle, weil wie gesagt, hier ist es zu klein bei meinem Rhein-Mittelhaus, das ist hier ein Baujahr 1900. 63 oder so, das ist noch für VW Käfer gebaut, das heißt, ich kenne damit sicher diese Tiefgaragen. Ich habe zwei hier unten in der Garage, werdet ihr dann bei der Roomtour sehen, aber da kriegt man natürlich jetzt Autos, diese modernen Autos sind allzu groß und die kommen über diese Winkel gar nicht mehr rüber, braucht da quasi einen Geländewagen, um da runterfahren zu können, aber der Geländewagen wäre wieder zu groß, um in die kleine Garage zu können. Also das wurde damals gebaut für einen VW Käfer, kriegt man gar kein handelsübliches Auto heute mehr in der Regel da unten rein. Ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Es ist ja jetzt so, dass ich überall diese Frauen habe und die wissen ja auch um meinen Werdegang. Und beispielsweise, wenn ich jetzt beispielsweise mit Kimber mal gehe, eine Runde gehe, dann nehme ich auch mal eine Nachbarin mit, die dann unseren kleinen Leo dann mit. Also ich gehe dann nicht mit meiner Ex-Freundin zusammen, sondern nehme dann eine Nachbarin mit für den zweiten Hund beispielsweise, dass wir dann zu zweit mit den Hunden eine Runde gehen. Und das ist dann hochinteressant. Die kennt ja auch meinen Werdegang und ihr wisst ja, wie das ist. Man redet halt auch mit Frauen, klar, man soll nicht mit ihr diskutieren, logisch, aber man redet mit ihnen und wenn man wie ich für ihre Manipulation nicht mehr empfänglich ist, dann ist es auch immer ganz interessant, einfach mal so Dinge mit auf den Weg zu geben oder beziehungsweise einfach mal zu sagen und ihre Reaktion dann zu prüfen. Und dann ging es bei mir beispielsweise darum, dass ich sage, ja, okay, ihr wisst es, euch brauche ich es nicht erklären, aber ich bin beispielsweise wirklich authentisch und 100% redpilled. Das heißt, ich glaube nicht mehr an den Mythos der Richtigen, ich möchte in keine Beziehung mehr rein, ich möchte mit keiner Frau mehr zusammenwohnen. Diesen ganzen Krams, den ich hier in meinen Videos von mir gebe, das bin ich zu 100%. Also das atme ich, das lebe ich und die Red Pills, die fließen quasi. Ich habe keine roten Blutkörperchen mehr. Ich habe Red Pills, die da anstatt meiner roten Blutkörperchen durch meinen Blutkreislauf, also zirkulieren. Wie gesagt, ich kann es nicht mehr ungesehen machen. Und ich glaube, Nicolo hat das so formuliert, dass diese Red Pills durch meinen Blutkreislauf zirkulieren. Grüße an dieser Stelle an dich. Ja, ich glaube, er hat das kommentiert. Finde ich ganz interessant, dieses Gedankenspiel. Jedenfalls ist es dann so, wenn ich mit dieser Frau, Mädchen, ihr wisst, ich nehme das da nicht so genau, oder beziehungsweise gibt es da für mich, okay, lassen wir das. Wenn ich mit ihr dann mit den Hunden spazieren gehe, gehen wir auch so eine große Runde, das dauert dann eine gute Stunde. Und dann reden wir auch darüber, über diese Beziehung, ich sage, ich bin damit durch, sage ich, für mich kommt das einfach nicht mehr in Frage, weil ich habe dies und jenes gesehen. Dann sagt sie zu mir, ja, das ist ja nur so, weil du die Richtige noch nicht gefunden hast. Wer soll denn diese Richtige sein, sage ich, weil ich kann dir ja 50 Beispiele nennen, das kann ich wirklich, 50 echte Beispiele, wo ich die Leute namentlich kenne, das ist kein Problem für mich. Ich kann das die nächsten 4 Stunden, kann ich das Beispiel für Beispiel für Beispiel argumentieren, warum es die Richtige nicht gibt. Dann sage ich zu ihr, aber sage ich, gut, ich habe dir jetzt gerade 10 Beispiele genannt, sage ich, jetzt nenn du mir doch bitte ein Beispiel, um deine Aussagen zu untermauern, dass es dann die richtige Beziehung dann doch gäbe, sage ich. Dann nenn mir doch ein Beispiel. Und das kann sie nicht. Sie kann mir nicht ein Paar nennen, wo sie sagt, okay, da bin ich der Meinung, die sind glücklich. Kann sie nicht. Trotzdem hält sie aber an diesem Mythos fest, diesem Prinzip Hoffnung, ja, du hast die Richtige noch nicht gefunden. So, und das machen alle. Also egal, wo ich irgendeine Frau treffe, die meine Story kennt und wir irgendwie dieses Gespräch aufkommt über Beziehungen und so weiter. Und ihr wisst, ich führe diese Art von Gesprächen dann auch gerne, auch for science. Und es geht immer wieder, dass die Frau sagt, ja, das sagst du jetzt nur, weil du, das sagt nur ein Mann, der die Richtige noch nicht kennengelernt hat. Wenn du die Richtige siehst, sagen sie zu mir, und wenn du die Richtige kennengelernt hast, dann wird alles anders und dann macht das auch Sinn für dich. Ich sage so, und ich merke, wie die immer wieder, es gibt nur ein Betriebssystem bei Auslieferung. Alles, was die sagen, also die manipulieren schon den nächsten Mann. Und wenn sie schon wissen, okay, also auch wenn sie jetzt eine ältere Frau sind beispielsweise, komme ich auch gleich zu, eine 75-Jährige zum Beispiel, die manipuliert, die weiß, okay, sie hat jetzt bei mir keinen Zugriff mehr aufgrund einfach ihres fortgeschrittenen Alters, bei ihr ist das vorbei, aber trotzdem kann sie ihrer Programmierung nicht entfliehen und versucht mich schon für das weibliche Kollektiv am Laufen zu halten oder beziehungsweise mich für das weibliche Kollektiv zurecht zu manipulieren, indem sie mir erzählt, ja, du wirst die Richtige auch noch finden. Und wenn du erst die Richtige gefunden hast. Und also alle Frauen erzählen quasi das Gleiche von dieser Richtigen. Und jede wäre gern die Richtige. Und jede glaubt auch von sich, sie ist die Richtige. Und das ist also wirklich, hört da nicht hin. Jede Frau, die euch das erzählt, du musst nur die Richtige finden und du musst nur die Richtige finden. Es gibt sogar Blue-Pill-Männer, die glauben das auch. Die erzählen mir, also es gibt 45-jährige Männer, die erzählen mir, ja, aber du musst die Richtige finden. Ich sage, ja, aber du bist doch 45 Jahre alt, sage ich. Du bist schon einmal geschieden. Es hat bei dir von vorne bis hinten nicht geklappt, sage ich. Wo soll denn diese Richtige sein? Ja, sagt er zu mir, ja, ich weiß auch, dass es sehr wenige sind. Okay, sage ich. Also wenn du jetzt vor dir eine Wand hast mit 200 Steckdosen, sage ich, und 2 davon stehen nicht unter Strom, sage ich, dann bist du gewillt, also deine Hand in die Steckdose zu halten, um rauszufinden, auf welcher kein Strom ist. Ja, sagt er, okay. Da hat er dann angefangen zu rattern, weil ich jetzt so argumentiert habe. Sag ich, ja, das ist natürlich dann gefährlich. Ja, ach, sage ich, und davon rede ich, sage ich. Und du willst mir argumentieren, weil es 2 von diesen 200 Steckdosen gibt, auf denen kein so stark Strom drauf ist. Und ich sage auch nicht, dass auf den anderen Steckdosen kein Strom drauf ist. Da ist nur kein Strom drauf, vielleicht der das Potenzial hat, mich wirklich final zu vernichten. Aber Strom ist da auch drauf. Und die Stromstärke kann auch, die kann auch noch, also ich glaube nicht daran, dass es eine Steckdose da gibt von den 200 an der Wand, in der kein Strom ist, weil ich habe Female Nature verinnerlicht. Worauf ich aber hinaus will, ist, diese Frauen argumentieren für ihr Kollektiv. Also als würden die gar nicht anders können. Als hätten die ein Betriebssystem, das gibt es beim Auslieferungszustand, das kriegen die alle, kriegen nie ein Update, seit Jahrhunderten nicht und erzählen immer wieder das Gleiche. Und deswegen ist also wirklich mein Rat, da braucht ihr nicht drauf hören. Nach meiner jetzigen Erfahrung, oder beziehungsweise auch das Mädchen, die mir erzählt, wenn ich mit den Hunden gehe, dass es die Richtige gäbe, bei ihr ist das beispielsweise so, die hat in ihrem Leben es zustande gekriegt, eine einjährige Beziehung zu haben. Dann hat es nicht geklappt. So, das ist ihr Beziehungsportfolio, auf das sie zurückblicken kann. Das ist ihr Erfahrungsschatz, aus dem sie schöpft. Also keine von diesen Menschen in der Regel, die mir diesen Rat geben wollen, die Richtige, können auf so eine Beziehungserfahrung zurückblicken, wie ich sie habe. Die verstehen auch gar nicht, dass Leute, die eine 3-jährige Beziehung haben, sind noch mittendrin in der Flitterphase. Da ist die Manipulation der Frau noch nicht abgeschlossen. Sie verfolgt noch Ziele mit diesem Mann. Und deswegen führt sie sich noch entsprechend. Also wie gesagt, diesen Mythos der Richtigen, die Frauen wollen das immer in den Kopf des Mannes reintransportieren, dass er nur auf die Richtige zu hoffen braucht. Und wenn er dann erst die Richtige gefunden hat, dann wird alles gut. Nein, wird es definitiv nicht. Jetzt die zweite Sache, auch wirklich hochinteressant. Da kam ich, wie ihr wisst, ich wohne hier in einem Reihenmittelhaus und neben mir ist ein Reiheneckhaus. Dann ist dazwischen, auch wirklich in die Richtung, ist dazwischen noch ein bisschen Abstand und dann kommt noch ein Reiheneckhaus und dann geht das wieder so weiter, Reihenmittelhaus, Reiheneckhaus und so weiter. Und ich bin mit Kimba zurückgekommen und ich muss die Geschichte von vorne erzählen. Dann, ich war mit Kimba draußen. Da kam der Nachbarhund angebellt, ich musste den wegschicken, weil das sind beides Alpha-Rüden, die sind nicht unbedingt kompatibel. Ich wollte die nicht wieder aneinander lassen, weil ich möchte nicht, dass Kimba sich verletzt oder der andere Hund sich verletzt oder dass sie da überhaupt in den Kampf, da gibt es nichts. Die brauchen sich auch nicht anfreunden, das kontrolliere ich. Und deswegen habe ich das nicht zugelassen, das haben wir meine Nachbarin gesehen, die beiden. Und ich kam dann wieder zurück mit Kimba und dann standen die draußen und haben sich unterhalten und ich kam mit Kimba zurück und ja, bin kurz stehen geblieben, bin mit den beiden ins Gespräch gekommen. Meine unmittelbare Nachbarin ist hier eine Mutti, ich sag mal im Alter von 45 mit Mann und einer jungen Tochter und die Nachbarin daneben an, die wird so um die 70 sein, also eine ältere Dame. Ja, jedenfalls bin ich dann mit Kimba wieder angekommen und sie sprachen mich an und sagten, ja, und was da denn los war mit den beiden Hunden und ich kurz gesagt, ja, die sind beide Alpha und die müssen ja nicht unbedingt aneinander geraten, weil soll ja nicht sein, soll sich keiner von beiden verletzen und so weiter. Oh, sorry, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Hm. Naja, sage ich so, wie es halt ist. Kimba ist halt ein Australian Shepherd und ein Australian Shepherd hat einen hohen Wachschutz, Hüte- und Territorialtrieb. Das heißt, für den Hund, der interessiert sich nicht für meinen Maschendrahtzaun hier, meine Grundstücksgrenze in einem reinen Mittelhaus. Da hört sein Territorium halt einfach nicht auf. Ist halt weitläufiger. Der interessiert sich nicht für Grenzen, die das Katasteramt zeichnet. Und der Nachbarhund natürlich auch nicht. So, und dementsprechend hütet er, beschützt, ist territorial und wacht und sagt natürlich Bescheid und ist sehr geräuschsensibel, diese Art von Hund. Darauf wurden die gezüchtet. Also die wurden normalerweise nicht gezüchtet, da kann er jetzt nichts für, aber die wurden normalerweise nicht gezüchtet, um hier in reinen Mittelhäusern zu leben zum Beispiel. Dafür sind die gar nicht da. Die sind gezüchtet worden, um auf großen amerikanischen Farmen Rinderherden beispielsweise zu hüten und auch mit Nachdruck einem Rind zum Beispiel in die Ferse zu beißen, damit das Rind sich bewegt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also der Kimba zum Beispiel ist von seinem Wesen darauf gezüchtet, diese großen Rinder zu bewegen, zu hüten und Eindruck zu machen vor denen. Und dementsprechend lässt es sich natürlich von einem anderen Schäferhund auch überhaupt gar nichts sagen. Das führt jetzt aber dazu, dass er auch sehr, auch aufgrund dieses Wach- und Schutztriebes, sehr geräuschsensibel ist. Das heißt, er springt auf jedes Geräusch an. Jedes Geräusch. Wenn der Nachbar ein neues Auto hat, hat er jetzt hier, neuen Motorsound. Das passt ihm nicht. Den Motorsound kennt er nicht, der ist intelligent, der adaptiert das sofort und merkt, okay, er wohnt hier mit mir zum Beispiel und hört die Motoren-Sounds vorne vom Haus. Jetzt hört er, der Nachbar hat ein neues Auto, neuer Motorsound, gehört hier nicht her, er schlägt an. Das passt ihm überhaupt nicht, steht vorne an der Tür, da wird ganz böse gebellt, das ist was Neues, das ist sein Job, das ist in seinem Wesen so verankert, Bescheid zu sagen. Und das macht er. So, er ist aber darauf von seinem Wesen auch so, dass er alles merkt, alles realisiert und darauf halt reagiert. Und auch eigenständig, also diese Rasse wurde auch gezüchtet, eigenständig zu reagieren und selber Entscheidungen zu treffen. Hüte ich das jetzt nicht, reagiere ich darauf nicht. So, das heißt, wenn er den Motorsound kennt, weiß er irgendwann, okay, darauf reagiere ich nicht, weil gehört hier halt her in diese Straße. Ist für ihn also völlig in Ordnung. So. Jetzt ist es aber so, dass dieser Hund auch viel Ruhezeit braucht und auch generell viel Ruhe braucht. So, und und dann haben wir so über die Hunde und über das Wesen und so weiter gesprochen. Und das sind halt Katzenfrauen, die haben halt beide Katzen. Wie soll das anders sein? Jedenfalls haben wir darüber gesprochen, dass der Hund generell viel Ruhe braucht. Und ich sage, der Hund ist irgendwie auch so ein bisschen wie ich, sage ich. Wir sind beide sehr ruhebedürftig, wir haben gern Ruhe und wenig externe Reize, weil ich beispielsweise arbeite ja auch hier am PC mit Kunden, telefonieren, konzentrieren, E-Mail schreiben. Es geht um Geld, es geht um Zusagen, es geht um Notizen, es geht um Überblick. Also geht es um Fokus und Konzentration. Dafür brauche ich Ruhe. Kimba hat auch gerne Ruhe. So, jetzt ist das natürlich eine Verkettung von Ereignissen. Der Nachbar macht da wieder irgendwelchen Hokuspokus. Die Nachbarkatze läuft hier rum. Kimba springt drauf an, bellt, so meine Konzentration, er reißt mich aus meiner Konzentration raus, ich kann mich nicht konzentrieren, so muss ich ihn kurz beruhigen, weil sonst platzt mir die Trommelfelle. Kann er jetzt auch wiederum nichts für, also ich schimpfe ihn deswegen nicht, ich bin immer lieb und nett und sage ihm aber auch bestimmt, dass das jetzt aufhören muss. Aber ich schimpfe ihn halt nicht, weil ich halt weiß, das ist halt seine Natur. Die Kernaussage ist, ich habe kurz gesagt, vom Wesen des Hundes habe ich den Frauen da kurz erklärt und sage ich, der Hund ist genauso ruhebedürftig wie ich, sage ich, von unserem Wesen wollen wir eigentlich auf einer Ranch in Texas leben, sage ich, wo man 4 Kilometer in die Richtung und 5 Kilometer in die und so weiter niemanden sieht, sage ich. Und wenn wer mit dem Auto kommt, so hätte ich es wirklich halt gerne, ich meine das ernst, würde ich halt gerne schon in 5 Kilometer Entfernung die Staubwolke sehen, dass da jetzt ein Auto kommt. So, dann geht man gemütlich zum Waffenschrank, holt die Shotgun, drückt 2 Patronen rein, lädt die durch, sitzt weiter auf der Veranda und sagt und wartet, bis derjenige kommt. Das wäre genau mein Style. Also ist mir hier alles viel zu dicht besiedelt. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Gut. Jedenfalls sage ich halb lustig, halb ernst. Das wäre so, sage ich. Das wäre für und sage ich, das wäre für Kimber toll, weil er könnte entspannt auf der Veranda liegen. Keine Reize. Das wäre für mich toll. Ich könnte in Ruhe arbeiten. Ich kann mich in Ruhe konzentrieren. Keine Reize. Niemand holt mich aus meiner Konzentration. So. Da sagen die Frauen das Erste, was die dazu sagen. Beide im Kollektiv. Als beide die gleiche Programmierung. Darauf will ich hinaus. Ja, das wäre doch viel zu langweilig. Beide. Nein, sagt die andere, so viel Ruhe, das ist ja viel zu langweilig. Das will man doch nicht haben. Wie? Ich bin ein Mann, ich stehe da vor denen, ich bin 1,84 groß, 90 Kilo, ich habe einen Bart, ich habe Testosteron im Blut und sage zu den beiden, als Mann, dass ich das will, dass ich das toll finde. Und da sagen die beiden aus ihrem weiblichen Kollektiv heraus manipulierend, na, das will man doch nicht haben. Völliger Wahnsinn. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich das haben will und die sagen, das will Mann doch nicht haben. Dann hätten sie richtigerweise sagen sollen, das will Frau doch nicht haben und das will Frau auch nicht haben, dass Mann das bekommt. Das hätte sie sagen sollen, weil das ist das, was sie meint. Sie wollen das nicht haben, Frauen wollen das nicht haben und sie wollen auch nicht, dass der Mann das bekommt. Das heißt aber nicht, dass wie sie das gesagt haben in ihrem Satz, das will Mann doch nicht haben. Doch genau das will Mann haben. Das will Mann haben. Mann will seinen Sportwagen da haben, da steigt er ein, fährt hin, macht seine Dinge, kommt wieder zurück, hat seine Ruhe. Weil das Zuhause sollte ein Ort der Ruhe und der Konzentration und der Regeneration sein, ist es aber heutzutage nicht mehr. Durch dieses dicht besiedelte, wenn man jetzt noch eine Frau drin hat in seinen eigenen 4 Wänden, dann ist sie sowieso vorbei mit Fokus, den gibt es nie wieder. Jedenfalls da auch wieder gleich diese Manipulation. Und ich sage, doch, sage ich, für uns Männer, sage ich, ist es genau das Richtige. Wir wollen Ruhe, wir wollen Konzentration und Regeneration. Nein, sagt sie, das ist doch viel zu langweilig. Ich sage, langweilig ist doch was Großartiges, sage ich zu ihr. Nee, sagt sie, da fällt einem doch die Decke. Also immer wieder was anderes gesagt. Und dann sagt die ältere Dame, sagt dann plötzlich, ja, mein Mann war ja auch so. Ich habe ihn ja erst geheiratet, als er 44 war, sagt sie, und der war ja auch so. Der hat ja genau das Gleiche gesagt. Und führte sie dann aus und sagte, ja, der war ja auch immer so wunderbar, so gerne mit sich alleine. Und er hat auch mal zu ihr gesagt, dass es so toll ist, einfach mit sich alleine zu sein, weil er sich ja selber auch mag. Und das ist ja bei uns Männern so, wir haben ja nichts gegen uns. Ich kann verstehen, dass Frauen nicht gerne mit sich selber alleine sein können, weil wenn man diesen Emotionen ausgeliefert ist, die hoch und runter und Achterbahn fahren, dann wird man ja wahnsinnig. Die brauchen eine permanente Ablenkung und Bespaßung. Daher kommt das ja auch. Ich brauche überhaupt keine Bespaßung, ich bespaße mich selber, ganz in Ruhe, brauche keinen, der mich vollquatscht, brauche keine externen Einflüsse, ich kann das alles selber. Und ich kann auch Ruhe, absolute Ruhe genießen. Ich bin so ruhebedürftig, das ist unglaublich. Und ich werde immer ruhiger und immer ruhebedürftiger. Aber das passt nicht mit der Welt der Frauen zusammen. Und sagte die ältere Dame, da kann er ja jetzt froh sein, da konnte er dann auch froh sein, dass er mich hat und ich habe dann so ein bisschen Unternehmung in sein Leben gebracht. Nein, sie hat sein Leben durcheinander gebracht, sie hat Chaos und Unordnung in sein Leben gebracht, sie hat Unruhe in sein Leben gebracht und deswegen ist sie jetzt auch 75 und er ist auch ungefähr, glaube ich, in dem Alter und ich würde mal eine Prognose abgeben, ich wünsche es ihm natürlich nicht, ich wünsche ihm, dass er lange, lange lebt und hoffentlich auch glücklich ist, aber ich glaube, sie wird ihn bestimmt 10, 15 Jahre überdauern, weil diesen Stress, den die Frauen in das Leben eines Mannes bringen, den muss man erstmal überstehen. Was ich damit sagen will, ist auch wieder die gleiche Programmierung. Wir Männer, also wenn ich als Mann daran glaube, es gibt die richtige nicht, doch, du musst die richtige. Gebetsmühlenartig manipuliert sie weiter und erzählt dem Mann Dinge in den Kopf. Und wenn man nicht redpilled ist, also da erwacht ist und sehend geworden ist, fängt man wieder an, irgendwann an zu zweifeln und sagt, ja okay, vielleicht gibt es ja doch die richtige. Nein, es gibt nicht die richtige. Das ist wirklich Hocus Pocus. Genauso wie das, wir Männer wollen Ruhe und dann sage ich, ja, welcher Mann will denn so viel Ruhe? Ja, der Mann, der gerade vor Ihnen steht und Ihnen sagt, dass er Ruhe will. Genauso wie der Mann, den Sie geheiratet haben. Ich bin dann nicht so, ich habe dann gemerkt, okay, diese Gespräche führen halt einfach zu nichts. Finde es halt aber immer interessant zu merken, dass die haben die Programmierung, die bei denen drin läuft. Das gibt ein Betriebssystem, das haben die alle bekommen, egal wann, und die kriegen das auch immer weiter. Und in diesem Betriebssystem verharren die. Die kriegen kein Update. Die kriegen kein Update, die erzählen immer das Gleiche. Und deswegen ist für mich das weibliche Wesen, ist, ihr müsst mal Star Trek gucken, falls ihr das nicht kennt, da gibt es dieses Borg-Kollektiv, von dem ich immer rede, die haben so eine Schwarmintelligenz. Das heißt, es gibt diese Borg-Königin und jeder Borg, also jedes Mitglied dieser Spezies ist dem Mindset der Königin oder beziehungsweise dem Kollektiv-Mindset unterworfen oder gehört damit zu. Also die haben so eine Intelligenz, dass die alle einen großen Verstand bilden. Und so kommt mir das mit den Frauen auch vor. Die haben einen Universalverstand. Die erzählen alle das Gleiche. Die halten sich alle für so wahnsinnig individuell, aber erzählen alle das Gleiche. Und das ist total langweilig. Welche Frau ist denn mal ein bisschen individuell? Ich meine, diese Frage ist jetzt rhetorischer Natur. Also, weil ich sehe da keine, dieses Individuum kommt einfach nicht raus, weil die alle das Gleiche erzählen. Der Mann sagt, was er will, und sie sagt, nein, das will ein Mann doch gar nicht. Hä? Da steht doch ein Mann, der dir gerade sagt, was er will. Nein, das kann ein Mann nicht wollen. Wieso? Da steht doch ein Mann, der dir sagt, was er will. Das ist unglaublich, das versteht die gar nicht. Oder sie versteht es, aber kann es gar nicht wahrhaben, weil es ihrem eigenen Interessen nicht nutzt. Das heißt, sie braucht ja diesen Blue Pillar, der sie bespaßt. Sie braucht ja diesen Blue Pillar, der daran glaubt, dass sie die Richtige ist. Daher zieht sie ja ihre Energie. Und deswegen können die das gar nicht zugeben. Die wollen es auch gar nicht verstehen. Und jetzt nochmal abschließend, der dritte Fall, auch hochinteressant, mit einer Frau, die ist 75 oder 76. Und ich sitze mit ihr die kenne ich auch schon lange und die ist auch eigentlich nett und es ist alles entspannt. Und ich sitze mit ihr auf der Terrasse in ihrem Haus, sie hat einen wunderschönen Garten, sie macht mir einen Kaffee, weil eigentlich verstehen wir uns ja auch so. Und das Interessante ist, dann sage ich zu ihr, sie weiß ja auch um meinen Werdegang, sie kennt mich jetzt auch schon seit Jahren. Und ich sage, bin so im Kaffee und da war ich auch gerade aus meiner Beziehung raus und sagte zu ihr, ich werde kein Haus mehr kaufen, wo ich mit einer Frau zusammen wohne, ich werde keine Kinder mehr machen, werde keine Frau mehr heiraten, sage ich, so mein Mietvertrag läuft dann aus, sage ich so, dann werde ich wahrscheinlich auf Vanlife gehen, sage ich, und ein bisschen reisen und so mich neu ausrichten, weil wenn man diese Blue Pill Fantasie nicht mehr glaubt, sage ich, dann hält einen auch eigentlich nichts mehr in unseren Breitengraden, sage ich mal, wo man als Mann halt gar kein richtiger Mann sein kann, wo man schon ein richtiger Mann sein kann, ist logisch, aber es macht ja auch für den Mann Spaß, also diese Polarität der Geschlechter, wenn es auch Weiblichkeit gibt. Und Weiblichkeit gibt es doch hier gar nicht. So, ich will damit nicht sagen, dass ich glaube schon, dass in Südostasien die Frau den Mann anhimmelt, aufgrund natürlich meines hohen sozioökonomischen Status. Ich gebe mich aber keiner Illusion hin, dass Female Nature nicht auch in ihr steckt. Also ich werde sie nicht heiraten, keine Kinder mit ihr machen, sie nicht hierher bringen, mit ihr nicht zusammenziehen, brauchst du nicht ewig wiederholen. Aber ich weiß, dass Female Nature auch in diesen Frauen steckt. Das ist ganz klar, wenn ich die hier rüberhole, wird die genauso umschalten und sehr, sehr female westlich werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Naja, jedenfalls erzähle ich ihr das, dass ich, gut, so sage ich, dann werde ich wahrscheinlich auf Vanlife gehen, sage ich, und meine Winter und auch mein Leben irgendwo da verbringen, wo das Wetter schön ist, ein bisschen minimalistischer, alles runterfahren und sage ich, naja, ich will nicht mehr arbeiten, sage ich, um irgendeine Frau zu pleasen, sage ich so zu ihr. Und da hatte ich eigentlich erwartet von ihr, dass sie 75, 76 Jahre alt, dass sie sagt, ja Mensch, ja, das kann ich verstehen. Das war aber nicht ihre Antwort. Ihre Antwort war, das finde ich nicht gut. Ich sitze vorher, was findest du denn daran nicht gut? Ja, das finde ich einfach nicht gut, deine Einstellung. Okay, sage ich, aber das ist doch Erfahrungen, die ich gemacht habe, sage ich zu ihr. Ich habe es kurz erklärt, weil ich dachte, ich rede mit einem Menschen, der ergebnisoffen sprechen kann. Das kann sie aber gar nicht, weil sie hat auch wieder die gleiche Programmierung laufen. Die hat sie bei Auslieferung bekommen und die ist halt da. Da kann sie gar nichts gegen machen. Und es ist das, was ich von mir gebe und das, was ich leben möchte, stützt nicht mehr das weibliche Narrativ. Das heißt, ich werde keine Frau mehr pleasen, keine Frau mehr kann mehr aus mir Gewinne ziehen und mich anzapfen. Das findet sie nicht gut. Das ist das, was sie damit sagt. Ich finde, dass deine Einstellung finde ich nicht gut. Okay, also sie findet meine Einstellung, dass ich mein Leben so gestalten möchte, wie es mir nutzt und wie es mir Freude macht, das findet sie nicht gut, weil es das weibliche Narrativ nicht unterstützt. Und deswegen all diese drei Punkte, deswegen müssen uns die Frauen permanent erzählen, ja, du wirst die Richtige schon noch finden. Also quasi um uns zu gaslighten, dass es das möglicherweise gäbe, dass wir permanent nicht aus diesem Nebelbrei gedanklich rauskommen. Oder sie erzählt uns, Ruhe brauchst du doch gar nicht. Nein, Ruhe, wer will denn Ruhe? Ruhe wirst du später noch haben, dann Ruhe wirst du nie haben mit einer Frau an deiner Seite. Das ist all die Männer, die ich, Freunde, Väter, Onkel, alle Männer, die ich kenne, die haben keine Ruhe, die kommen nie zur Ruhe mehr. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Die gehen arbeiten, kommen nicht zur Ruhe, die kommen nach Hause, kommen nicht zur Ruhe, dann geht es erst richtig los mit der Arbeit. Deswegen, das ist auch das, was meiner Meinung nach die Lebenserwartung verkürzt. Oder halt, sie finden einfach das nicht gut. Also alles, was ich als Mann befürworte und was ich gut finde oder woran ich glaube, finden sie nicht gut, muss mir ausgeredet werden, muss manipuliert werden, kann nicht akzeptiert werden. Das lässt das Betriebssystem in ihrem Kopf nicht zu. Das ist wie so ein, also als wäre das, was ich sage, dass ich mir selber nutzen möchte und dass ich selber glücklich werden möchte, ist quasi der Virus in ihrem Betriebssystem. Das möchte ich nicht haben. Ein Mann, der selber für sich selber und von dem eine Frau nichts mehr haben kann. Also ein Mann, den eine Frau nicht mehr ressourcenoptimiert auswerten kann, sage ich jetzt mal, ist in ihrem Weltbild völlig, völlig nicht in Ordnung. Kann sich auch gar nicht verstehen. Dass da ein Mann ist wie ich, der sagt, ich möchte das nicht mehr. Das hat sie noch nie erfahren. Das haben die Frauen im Leben noch nicht erfahren, weil die es ja nur kennen, dass sie von den Männern diese besondere Aufmerksamkeit bekommen. Das Gesimpel, diese ganze Blue-Pill-Aufmerksamkeit und auch von Alpha-Männern. Also ich kenne Alpha-Männer, die sind wahnsinnige Alpha-Männer, wirken auch auf Frauen wahnsinnig Alpha, sind dabei trotzdem Blue-Pilled und werden dann natürlich sukzessive Stück für Stück in ihre Welt betaisiert. Das passiert. Passiert auch den Alpha-Männern. Ja, Männer, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Wie gesagt, es gibt ein Betriebssystem, unter dem die alle laufen. Das ist quasi, wenn ihr die Programmiersprache gelernt habt, dann wird es einfach. Dann könnt ihr das Programm euch so zurechtschreiben, wie ihr es haben wollt. Wisst auch, wo die Grenzen dieses Programms sind und da gibt es auch keine Überraschung mehr. Ich habe das Betriebssystem vollends verstanden, das da läuft. Ich weiß, welche Möglichkeiten es hat und welche Möglichkeiten es nicht hat. Und wenn man das verstanden hat, dann wird es auch einfach. Dann wird es völlig einfach. Und diese Gespräche führe ich nur mit diesen Frauen, weil auch for science, ich will einfach mal, was geben die von sich? Und eigentlich alle das Gleiche. Alles, was ihnen nicht nutzt, können die nicht verstehen. Der will mir nicht mehr nutzen, der will mir nicht mehr pleasen. Der hat keinen Bock mehr auf der hat gar keinen Bock mehr auf Vollkontakt mit mir, dem ist völlig egal, ob ich mich aufklappe. So, damit sind sie dann auch entzaubert. Ja, Männer, ich denke, diese Message ist klar. Ihr werdet diese Information so auswerten, wie sie euch nützt. Ich hoffe, ich bin mir auch sicher, dass ihr dazu in der Lage seid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare und lasst mir auch ein Abo da. Wie gesagt, bei 1000 Abonnenten gibt es die Roomtour. Ich bin schon am Plan, ich habe schon mein Stativ, meine andere Kamera und so weiter. Ich werde auch noch einen zweiten Mann dann mit hinzuziehen, wie gesagt, damit es ein bisschen dynamischer wird. Ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also werdet ihr bald sehen, wie ich hier lebe. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.